Polens Verteidigungsminister Bogdan Klich wirkte sichtlich gereizt. Unmittelbar zuvor waren Informationen publik geworden, Washington wolle statt der versprochenen Patriot-Luftabwehrraketen auf polnischem Territorium lediglich eine Ausbildungsbatterie ohne scharfe Gefechtsköpfe installieren. Polen ist doch keine Rüstungsmesse. Wir möchten, dass die Amerikaner uns die Raketen nicht nur zeigen, sondern dass sie auch beweisen, dass die Technik im Sinne der polnischen Verteidigung einsatzbereit ist. Die polnischen Raketenpläne sind offenbar erheblich ins Wanken geraten. Und das betrifft nicht nur die Patriot-Batterie, sondern vor allem auch die geplante Raketenabschussbasis für den US-amerikanischen Antiraketenschirm. Moskau hatte einen amerikanischen Verzicht auf die europäischen Elemente des Antiraketenschirms zur Voraussetzung für weitere Abrüstungsverhandlungen mit Washington erklärt. Ein Alles-oder-nichts-Ultimatum des Kremls, an dem US-Präsident Obama nur schwer vorbeikommen wird, weiß auch Polens Regierungssprecher Paweł Grasz. Alles, wozu sich Polen in diesem Vertrag mit den USA verpflichtet hatte, wurde bereits geleistet. Das Stationierungsgelände ist vorbereitet. Wir rechnen also damit, dass sich nun auch die Amerikaner an ihre Zusagen halten. Und unabhängig vom Antiraketenschirm erwarten wir, dass die USA eine einsatzbereite Batterie Patriot-Luftabwehrraketen in Polen installiert. Der polnischen Regierung droht der verteidigungspolitische Super-GAU. Warschau hatte für die Beteiligung am US-amerikanischen Antiraketenschirm russische Drohgebärden bewusst in Kauf genommen. Und auch bei vielen westlichen NATO-Verbündeten hatte der polnische Alleingang bei der geplanten Raketenstationierung nicht nur für Beifall gesorgt. Ein Rückzug der Amerikaner würde die polnische Außen- und Sicherheitspolitik ganz unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückholen, meinte Außenminister Radosław Sikorski. Wir realisieren im Moment ein Szenario, das wir noch mit der alten US-Administration vereinbart hatten. Aber ich fürchte, in den kommenden Jahren werden so oder so noch viele Entscheidungen zu treffen sein.